in dem niemand außer mir übernachtet hatte. Bis du rechts ein Bach siehst, der durch Felsbecken fließt. Aber ich stieß auf keinen Bach, der durch Felsbecken floss. Und in der Nähe des Bachs steht Balchaks Hütte. Und auch auf keine Hütte. Aber ich sag's dir gleich, Ted bekommt nicht gern Besuch. Die alte Rose hat mir beispielsweise die Geschichte eines 5-jährigen Jungen erzählt, den seine Eltern 2 Männern anvertrauten, die mit einem Heuwagen in die nächste Stadt flohen, die das Kind in einen Bach aussetzten, ehe sie in einen Hohlweg gerieten, einen Feuertunnel. Rose hat ihn als Erwachsenen kennengelernt. Er hat das Feuer überlebt, aber ein Teil seiner Seele sei in dem Bach zurückgeblieben. Er hat nie gelernt, ein richtiges Gespräch zu führen. Die Worte sind ihm in der Kehle stecken geblieben. Dass Rose noch am Leben war, war ebenfalls ein Wunder. Die Eltern hatten sich mit ihr im Kartoffelacker eingegraben, mit bloßen Händen. Da lagen sie also mit dem Gesicht zum Boden, während die Flammen über sie hinwegfegten. Die Mutter trug Verbrennungen am Rücken davon. Sie hatte sich schützend auf Rose gelegt. Die Überlebenden schilderten alle denselben Horror. Alle erzählten mit derselben Mischung aus Ungläubigkeit und Stolz, dass sie dem Feuer entkommen waren. Irgendwann kamen nur noch Pfützen, Moosteppiche und Fichten, die immer dichter wuchsen. Plötzlich war der Weg ganz zu Ende. Weiter ging es nur auf einem verwilderten Pfad. Mit meinem Pickup kam ich da nicht durch. Über mir ballten sich Gewitterwolken zusammen. Umkehren? Oder auf der Ladefläche übernachten? Da sah ich ganz in der Nähe Rauch. Ein dünnes Band über den Baumwipfeln. Aber natürlich hatten die großen Brände auch ihre Helden und Märtyrer. Ed, Ted oder Edward Boychuk, beim Vornamen war man sich nie einig, war weder das eine noch das andere. Aber er kam in allen Geschichten über den großen Brand von Matheson vor. Ein alter Mann erwartete mich vor einer der Hütten, die auf einer Lichtung standen. Sein Blick traf mich. Eine Warnung. Niemand betritt sein Reich ohne Einladung. Seine Zigarette wanderte zwischen seinen Mundwinkeln hin und her. Und als sie erlosch, blieb sie einfach dort hängen. Der Alte, der immer noch kein Wort gesagt hatte, konnte nicht der Mann sein, den ich suchte. Er strahlte eine zu große Ruhe aus. Er wirkte gutmütig. Animalisch war das Wort, das mir spontan zu Charlie einfiel. Nicht aggressiv. Kein Raubtier, aber wachsam. Du bist aber ein schöner. Auf der Hut. Ein Labrador. Charlies Blick wanderte zum Himmel und sein Gesicht verdüsterte sich. Als er mich wieder ansah, lag in seinem Blick der Blitz des Gewitters, das jeden Moment losbrechen konnte. Wie ein Tier. Er reagiert nur auf die Natur. Ich erklärte ihm, wer ich bin und wie ich einen getroffen habe, der einen anderen kannte, wie ich mich von einer Bekanntschaft zur nächsten gehangelt habe, wie ich schließlich hier gelandet bin, auf diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Ich kann gut verstehen, dass Sie hierher gezogen sind, Mr. Boychuk. Indem ich ihn Boychuk nannte, wollte ich ihn aus der Reserve locken. In diesem Augenblick öffnete der Himmel die Schleusen. Fast gleichzeitig spürte ich seine Hand auf meinem Arm. Es liegt eine natürliche Autorität in seiner Berührung. Er schob mich in die Hütte. Dort roch es nach ungewaschenen Körpern, ranzigem Fett, nach trockenem Tabak, nach Staub, der in dicken Schichten überall lag. Du wirst mit uns essen. Wenn das geht. Was sagst du, Chummy? Chummy hat Angst vor dem Donner. Charlie schaute nach dem Feuer, ohne mich weiter zu beachten. Er schichtete Kleinholz übereinander und blies in die Glut. Der Wind schlug den Regen gegen die Wände. Ich sah mich in der Hütte um. Ich entdeckte Felle eines Schwarzbären, eines Silberfuchs, eines Wolfs. Und eines hielt ich für das Fell eines Marders, war aber nicht sicher. Woher weißt du das alles? Früher war die Natur mein Spezialgebiet. Ich war Naturfotografin, bevor ich auf die Brände stieß. Wie viel willst du von den Dingern? Charlie schaufelte Kartoffeln auf die Teller und setzte sich mir gegenüber. Du kommst zu spät. Boychuk ist tot und begraben. Eines war klar. Über die Brände und Boychuk wollte er auf keinen Fall sprechen. Obwohl, selbst wer Ted nicht gekannt hatte und ihm nicht begegnet war, erzählte von ihm. Darüber, dass der 14-jährige Boitschak wie ein Wahnsinniger auf eine Feuerwand zurannte. Hinter der Feuerwand befand sich der Hof seiner Eltern. Dass niemand wusste, wie der Junge es geschafft hatte zu überleben. Ob er den Hof seiner Eltern erreicht und Mutter, Vater und die 5 Geschwister gesehen hatte, die eng aneinander gedrängt im Kartoffelkeller lagen, erstickt, ihre Gesichter blau, die Lippen violett. Dass er mit blutunterlaufenen Augen und leerem Blick durch die Gegend taumelte, blind den Schritten eines Riesen folgte, als wollte er in Gottes Fußstapfen treten. 6 Tage lang irrte Boitschak durch die Gegend. Warum? Wen suchte er? Vielleicht hat ihn das Feuer um den Verstand gebracht. Stattdessen beklagte mein Gastgeber, dass die Umweltschützer die Preise kaputt gemacht haben. Aber die letzten Fälle hatte er behalten. Und zu jedem Fell gab es eine Geschichte. Sein Gesicht entspannte sich, wenn er sich erinnerte. An den Ort, an dem das Tier gelebt hatte. Die Spur, der er gefolgt war. Seine Stimme wurde langsamer und runder. Er erzählte. Die Teller waren leer. Das Gespräch geriet ins Stocken. Sorry, ich hatte ja keine Ahnung. Siehst du hoffentlich nicht von irgendeinem Amt. Wenn du von der Regierung bist, bist du umsonst gekommen. Uns gibt es nämlich gar nicht. Okay. Was führt dich also in die Gegend, meine Schöne? Ich bin groß und kräftig. Und mein Blick kann jeden, der mir dumm kommt, zur Salzsäule erstarren lassen. Aber in diesem Moment freute ich mich über die harmlose Anzüglichkeit, mit der der große, schlanke Mann mit den kräftigen, heraustretenden Adern auf der Stirn beweisen wollte, dass er sich mit Frauen auskannte. Ich ergriff die Gelegenheit und zeigte den beiden Herren meine Mappe. Darin befanden sich etwa 100 Fotos, Porträts. Ich wollte wissen, ob sie jemanden davon kannten. Nein. Doch, das ist Mary. Sie ist als junges Mädchen mit einem Freund von mir gegangen. Nein. Und das muss Peter sein. Was für ein dürres Gerippe. War mal Boxchampion. Niemanden. Ihn hier lernte ich in einem Hotel kennen, wo ich mit meiner Gitarre aufgetreten war. Er hatte die Taschen voller Geld, weil er ein Kupfervorkommen entdeckt hatte. Er war von Freunden umgeben, aber eines Morgens wachte er auf und alles Geld war weg. Aber glücklich. Und Boitschak? Boitschak? Hat er auch Erz geschürft. Eines ist allerdings sicher. Nach den 6 Tagen war Boitschaks Wanderung nicht zu Ende. Er zog weiter, rastlos durch die Welt. Als er 6 Jahre später wieder auftauchte, war er ein gut aussehender junger Mann, trotz der groben Arbeitskleidung, die er trug. Er gehörte zu einem Trupp Arbeiter, die Eisenbahngleise ausbesserten. Er war unnahbar und wortkarg. Nach 3 Monaten war er auf und davon. 4 Jahre später tauchte er an einem anderen Ort auf, nur um gleich darauf abermals zu verschwinden. Dieses Spiel wiederholte sich mehrmals. Nie hinterließ er eine Spur. Also gut, komm. Charlie und Tom waren ein seltsames Paar. Tom, der schlaksige Frauenheld, der mich unbedingt beeindrucken wollte. Und Charlie, der Brummbär. Wir zeigen dir etwas. Okay, wir zeigen dir etwas, du Schöne. Tom, Charlie, ich, Chummy und Toms blonder Labrador, Drink, zogen los. Etwa 100 Meter am See entlang, bevor wir in den Wald abbogen. Der Weg war erst kürzlich gerodet worden. Die Machetenspuren waren noch frisch. Der Boden fast eben und weich wie ein Teppich. Noch ein Hund kam uns entgegengelaufen. Eine Mischung aus Husky und Labrador. Vor allem der Blick des Tieres war unheimlich. Ein Auge stahlblau, das andere samtbraun. Ich hatte das ungute Gefühl, von einem dritten Auge im Stirnwirbel des Hundes fixiert zu werden. Teds Hund. An der Stelle, die Tom und Charlie mir zeigten, war auf einer Fläche von der Größe eines durchschnittlichen Mannes die Erde aufgeworfen. Aber es gab kein Kreuz. Keine Inschrift. Vor allem zweifelte ich daran, dass Boitschaks Leiche dort lag, weil die beiden Alten sich so respektlos verhielten. Sie zündeten sich eine Zigarette an, plauderten angeregt. Selbst als die Hunde sich auf dem frisch umgegrabenen Rechteck ausstreckten, reagierten sie nicht. Ich wollte wissen, woran Boitschak gestorben war. An Altersschwäche. In unserem Alter stirbt man an nichts anderem. War er blind? Wie kommst du denn darauf? Blind oder nicht? Der ist tot. Boychuk war auch in vielen Geschichten, die ich über ihn gehört hatte, nicht blind. Aber wer ihn als alten Mann gekannt hatte, erzählte, dass seine Augen ein Rätsel waren, ein ungeschriebenes Buch. In Eds, Teds oder Edwards Augen sah man nur, was man darin sehen wollte. Deshalb hatte ich ihn treffen wollen. Ich hatte wissen wollen, ob es mir mit meiner Kamera gelingen würde, seinen leeren Blick einzufangen. Oder ist das Foto leer, wenn der Blick leer ist? Aber ich war zu spät. Wenn Ted wirklich tot und begraben war. Als ich mich von Tom und Charlie verabschiedete, hoben die beiden nur kurz die Hand. Ich bog in den Trampelpfad ein, um zurück zu meinem Pickup zu gehen. Chummy begleitete mich zum Waldrand. Chummy. Ich werde dir bald ein paar Bilder von Chummy vorbeibringen. Chummy, komm zurück. Chummy! Auf dem Rückweg bog ich irgendwo falsch ab und stieß auf einen See. Am Ufer entlang führte eine Piste direkt zurück zu dem Hotel, von wo ich am Morgen losgefahren war. Steve hatte mich angelogen. Er hatte mich einen großen Umweg nach Westen machen lassen. Ich lernte Ted kennen, weil ich auf Steve getroffen war. Steve hatte keinen Ehrgeiz und keine großen Pläne. Das Hotel hatte er bloß gepachtet. Ich mochte Steve auf Anhieb. Sein distanzierter Blick gefiel mir. Wir waren bei unserem zweiten Joint und irgendwann sagte er, er wüsste einen idealen Ort für mich. Ich hatte meine Anbaupläne mit keinem Wort erwähnt, aber wir wussten beide, warum ich da war. Am nächsten Tag folgte ich der Wegbeschreibung, die Steve mir gegeben hatte. Die Sandpiste führte mich direkt zu Teds Hütte. Er erwartete mich. Ted hatte struppiges Haar und einen massigen Körper. Saß reglos auf seinem Baumstamm, während ich mich in einen endlosen Monolog verstrickte. Als ich endlich verstummte, schaute er mich lange an. Kann man machen, sagte er schließlich. Kurz gab ich mich der Illusion hin, ich hätte ihn für meine Sache begeistert. Quatsch, der alte Mann brauchte Geld. Ted wollte Leinwände, Marderhaar und Schweineborstenpinsel, Leinöl aus der ersten Pressung und hochpigmentierte Farben. Das alles sollte ich bei Windsor und Newton kaufen. Ein Geschäft, das sehr teuer war. Dann stellte Ted mir Charlie und Tom vor. Charlie, der in seinem früheren Leben als Briefträger gearbeitet hatte, bis die Ärzte akutes Nierenversagen diagnostizierten. Und Tom, den Goldschmuggler. Bei ihm wusste man aber nie, ob die Geschichten stimmten, die er erzählte. Wen hast du denn da angeschleppt, Bruno? Du musst mir helfen. Wie heißt sie? Gertrud. Kommen Sie. Dass sich dort oben in den Wäldern alles verändert hat, lag an meiner Tante, von der in unserer Familie lange kaum jemand gewusst hat, dass sie existierte. Erst nach dem Tod meines Vaters tauchte ein Brief auf. Sie flehte ihren Bruder an, sie aus der Hölle zu befreien, in der sie lebte. Mein Vater hatte nicht geantwortet. Meine Mutter schließlich spürte ihre Schwägerin tatsächlich in einem Vorort von Toronto auf. In einem Heim mit Geisteskranken und Verrückten. Dann lud sie meine Tante zu uns nach Hause ein. Aber nur für ein paar Tage. Sonst wird es der Armen zu viel. Sie war ja über 60 Jahre lang eingesperrt. Sie kennt es nicht anders. Das Leben draußen würde sie nicht verkraften. Als die ganze Verwandtschaft um sie herum stand, waren alle überrascht, wie klar die Tante im Kopf war. Jeder wollte seinen Senf dazugeben. Ich habe bei dem ganzen Zirkus nicht mitgemacht. Kommen Sie, setzen Sie sich in den Schaukelstuhl am Fenster und ich gehe in die Küche und koche Ihnen einen Tee. Aber wenn dir eine alte Frau, die in der Klapse lebt, so einen Blick zuwirft. Sie zeigte auf mein Ohrläppchen und sagte, dass ich mich geirrt hätte. Du bist kein Mädchen, Bruno. Ich erklärte ihr den Ohrring, dass ich heute Morgen beim Aufwachen plötzlich nicht mehr sicher war. Das kenne ich gut, sagte sie. Morgens vergisst man manchmal, wer man ist. Ich mochte meine Tante. Sie lebte in ihrer eigenen Welt. Sie sah Dinge, die andere nicht sahen. Nach 3 Tagen sollte sie zurück ins Heim und sie verfolgte mit finsterem Blick, wie meine Mutter ihre Tasche packte. Seit 66 Jahren unterdrückte sie die Wut. Sie wusste, dass Wut böse war. Sie wusste, dass sie die Wut nicht herauslassen durfte. weil sie sonst bestraft würde. Sie sah mich an. In ihren Augen flackerte der Zorn über ihre Hilflosigkeit. Von einer Tankstelle aus hatte ich meine Mutter angerufen. Ihr erzählt, dass die Tante ausgebüxt ist, während ich drinnen an der Kasse zahlte. Ich hatte die Polizei verständigt, alle Fragen beantwortet, eine Aussage unterschrieben. Die suchten keine alte Frau, die niemand haben wollte. Sie braucht einen neuen Namen. Neue Papiere waren für Steve kein Problem. Und jetzt? Nachdem wir in der Küche schweigend einen Joint geraucht hatten, kehrten wir zu meiner Tante zurück. Sie schaute uns an und lächelte, wie ein Kind, das sich verlaufen hat. Machen Sie sich keine Sorgen. Heute Nacht werden Sie hier im Hotel schlafen. Und morgen sehen wir weiter. Wir quartierten sie in dem grünen Zimmer ein. Meine Tante liebte das Zimmer. Sie liebte die Stille des Zimmers. Genau so sagte sie es. Ich liebe die Stille des Zimmers. Was ich über Charlie weiß? Charlie. Charlie war verheiratet gewesen. Er hatte 2 Kinder gehabt und als Briefträger gearbeitet. Am Wochenende fuhr er in den Wald und kümmerte sich um seine Fallen. Nur im Wald war Charlie er selbst. In der Natur empfand er sich als Teil von etwas Größerem, als Teil des Universums. Eines Tages wollte er in der Wildnis sterben, wie ein Tier, ohne Trauergäste, in der Stille des Waldes. Sein Geist würde sich mit den Geistern der Biber, Wiesel, Nerze, Füchse und Luchse vereinen. Als der Arzt bei ihm akutes Nierenversagen diagnostizierte und 3 Dialysebehandlungen pro Woche anordnete, war Charlie bereits in Rente. Die Kinder aus dem Haus, seine Frau finanziell abgesichert. Er ging zur Bank, zum Notar und dann zog er in seine Jagdhütte und wartete auf den Tod. Aber der kam nicht. Der Arzt hatte sich offenbar geirrt. Charlie verließ seine Hütte, als wollte er nur schnell nach seinen Fallen sehen. Vermutlich hat man nach seiner Leiche gesucht. Aber das Gebiet, in dem er seine Fallen aufstellte, war riesig. Es konnte alles Mögliche passiert sein. Er konnte ertrunken sein oder irgendwo in einem Sumpf vor sich hinrotten. Eines Tages kam Charlie mit Sack und Pack dort oben im Wald an. Und Ted erlaubte ihm, sich in der Nähe seines Camps eine Hütte zu bauen. Noch so eine Nacht und ich überlebe den morgigen Tag nicht. Aber ich will erst am Abend sterben, mit Blick in die untergehende Sonne. Morgen Abend also? Ja, morgen Abend. Aber wenn der Tod zu lange auf sich warten lässt, verschiebe ich das Ganze. Ich will nicht im Dunkeln sterben. Nicht im Dunkeln? Gut. Aber wenn du zu hohe Ansprüche stellst, wird der Tod dich nie wollen. Pass bloß auf, plötzlich bist du 100 und das war's dann. Dann bist du zu alt zum Sterben. Tom war der Jüngste von den dreien. Er behauptete, dass er Goldschmuggler gewesen war. Angeblich nahm er regelmäßig den Zug nach Toronto oder New York, klebte die Goldklumpen in seine Gitarre. Er war auch Musiker. Einmal wollte er einen seiner Zulieferer austricksen und wurde zusammengeschlagen. Beide Beine gebrochen, die Rippen geprellt, ein Auge kaputt. Aber er hatte weitere Liebesgeschichten und Abenteuer, bis er eines Tages in einem Hotel strandete. Er fegte den Boden, spülte Gläser und verjagte Fliegen. Der Besitzer bezeichnete ihn als Hausmeister. Alle wussten, dass er nur einem Trinker seinen Stolz lassen wollte. Manchmal soff Tom mehrere Tage, bis er bewusstlos in seinem eigenen Erbrochenen lag. Eines Tages wachte er nicht mehr auf, kam ins Krankenhaus. Eine Sozialarbeiterin schloss Tom ins Herz und mit seiner Freiheit war es vorbei. Sie wollte unbedingt, dass Tom in dem blitzblanken Zimmer eines alten Heims glücklich wurde. Sie hielt ihn für senil. Sie wollte ihn für unmündig erklären. Sie wollte ihn auf den Müll schmeißen. Wenn ich sterbe, werde ich ein Lächeln auf den Lippen haben. Das verspreche ich dir, Bruno. Habt ihr überhaupt keine Angst vor dem Tod? Nein. Erschreckt dich das? Hol dir eine Salzdose, Charlie. Die kleine Blechdose stand über Charlies Bett. Sie war voller weißer Kristalle. Strychnin. Das Zeug tötet einen Fuchs in 3 Sekunden. Einen Menschen in knapp 10. Charlie, Tom und Ted hatten einander versprochen zu tun, was im Falle des Falles getan werden musste. Das galt nicht für einen gebrochenen Arm oder eine verletzte Hand. Aber schon, wenn die Beine nicht mehr mitmachen sollten. Im Wald gibt es nichts Wichtigeres als die Fortbewegung. Die Fortbewegung. Tom redete über den Tod, als wäre das nichts anderes als pinkeln zu gehen oder eine Laus zu zerquetschen. Ich habe schon ein zweites Leben geschenkt bekommen. Was soll ich mit einem dritten anfangen? Hat Ted das genauso gesehen? Die Vorstellung, dass Ted Strychnin, dass er mit Schaum vor dem Mund... Nein, woher denn? Ted hatte ein schwaches Lächeln auf den Lippen. Wenn ein Toter lächelt, ist das ein Geschenk. An die Nachwelt. Ted, der im Tod lächelte, das war nur schwer vorstellbar. Zu Lebzeiten hatte ich ihn nie lächeln sehen. Offenbar war er froh, endlich gehen zu dürfen. Charlie und Tom hatten in den letzten Tagen eine Entscheidung getroffen. Sie wollten endlich das Schloss der Hütte aufbrechen, die auf Teds Lichtung lag und die keiner von ihnen jemals betreten hatte. Ein Vorhängeschloss mitten im Wald ist eigentlich eine Beleidigung, fast ein Verbrechen. Ted hatte es trotzdem angebracht. Seine Leiche, die irgendwo unter unseren Füßen lag, war bedeutungslos. Die Hütte war Teds Grabmal. Wir mussten hinein. Wir wollten sehen, was Ted all die Jahre vor Augen hatte. An die Gerüche riechen, in denen er gelebt hatte. Sehen, riechen, hören, fühlen. Wir mussten uns Teds Leben aneignen, um uns von ihm zu verabschieden. Wir brachen es mit einer Axt auf. Vor dem Fenster nach Süden stand eine selbstgebaute Staffelei mit einer Leinwand. Eine graue Fläche mit schwarzen Strichen und einigen wenigen Farbklecksen. Die Farben waren schwer zu bestimmen. Rot, orange oder gelb. Die Kleckse liefen ineinander, fraßen sich gegenseitig auf. Ich hatte das beklemmende Gefühl, auf eine Welt zu blicken, die sich in einem stummen Schrei auflöst. An den Wänden lehnten weitere Bilder. Auf allen war derselbe graue Grund mit einigen wenigen Farbklecksen. Wie ein Requiem, in dem plötzlich ein paar fröhliche Töne erklingen. Und je weiter wir in die Hütte vordrangen, umso ungeheuerlicher war der Anblick. Hunderte von Gemälden, alle ähnelten einander. Warum hat er das alles gemalt? Vielleicht ist das sein Erbe. Wozu? Er hatte keine Ehefrau, keine Geliebte, keine Kinder. Seine ganze Familie ist bei den großen Bränden von Messison umgekommen. Was sollen wir damit machen? Wir sollten die Hütte einfach sich selbst überlassen. In ein paar Jahren wird alles wieder zur Erde. Ted hat die Bilder doch nicht gemalt, um Kompost zu produzieren. Sondern? Für uns? Dass wir immer an ihn denken. Meinst du? Ich war völlig verwirrt. Diese Gelegenheit nutzten Charlie und Tom, um mir eine Neuigkeit mitzuteilen. Wir hatten eine Besucherin. Sie machten schuldbewusste Mienen. Eine Fotografin. Ich machte auch eine schuldbewusste Miene. Auch ich musste Ihnen von einer Besucherin berichten. An diesem Tag herrschte auf der Lichtung großes Gedränge. 4 Männer, 4 Hunde, 1000 Mücken und eine Frau. Na, meine Schöne. Tom war überzeugt, sein unwiderstehlicher Charme würde jeder Frau, die noch nicht völlig senil war, die Röte ins Gesicht treiben. Die alte Dame mit den luftigen Haaren und den Fingern wie Spitzendeckchen wirkte zerbrechlich wie ein Vögelchen. Ich müsste nur einmal fest pusten und das Vögelchen würde von seinem Holzklotz fallen. Der Gedanke erschreckte mich. Ich wollte das Vögelchen nicht umpusten. Ich wollte es lieber zurück in sein Nest setzen. Dieser Gedanke erschreckte mich noch mehr. Und plötzlich lief mein Gehirn auf Hochtouren. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich konnte gar nicht alle Gedanken zu Ende denken. Wie sollen wir sie anreden? Mit welchem Namen? Marie de Neige. Marie de Neige. Was für ein schöner Name. Sie hat ihn sich selbst ausgesucht. Also, was machen wir jetzt? Eine Hütte? Was? Für Marie de Neige. Wir bauen eine Hütte. Mit allem drum und dran. Fließendes Wasser. Generator soll das Wasser vom See hochpumpen. Und eine Dusche. Der Durchlauferhitzer läuft mit Propangas. Genauso wie die Lampen, der Herd, die Heizung und der Kühlschrank. Für die Wildnis ein purer Luxus. Aber wir befanden es für nötig, weil Marie de Neige weder wusste, wie man einen Ofen anheizte, noch wie man einen Haushalt führte. Überhaupt schien sie nicht viel zu können. Nach 66 Jahren des Eingesperrtseins war sie nicht gerade alltagstauglich. Ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen. Wir hatten keine Hütte mehr gebaut, seit Tom hier aufgetaucht war. Ich bin mit allem einverstanden. Wenn eine Katze mit einziehen darf, ich hätte gern eine Katze in meiner Hütte. Ich chauffierte meine Tante jeden Tag vom Hotel zur Baustelle, wo sie den Tag verbrachte. Danach schaffte ich die Baumaterialien heran. Geld war kein Problem. War es noch nie gewesen. Die Grasplantage warf mehr als genug ab. Die Sache lief. Besser, als ich am Anfang gedacht hatte. Die Arbeiten dauerten 3 Wochen. Die Hütte bestand aus 2 Räumen. Einem Wohn- und Schlafzimmer und einer kleinen Kammer. Das Badezimmer genannt. Bald sprachen alle nicht mehr von einer Hütte, sondern von Marie de Neiges Häuschen. Und ich kam spät, seltenes Glück, das Feuer verloschen. Ich war allein. Schlaf, den du fürchtest. Sitze mit Tränen, mein Jahr ist zu Ende, springe hinweg. Nach ein paar Tagen begann sich Marie de Neiges Gemütszustand zu verschlechtern. Erst tauchten kleine Blitze in ihren Augen auf, dann dunkle Flecken und dann wurde ihr Blick leer. Und Marie de Neige verschwand. Wir verlangsamten unsere Bewegungen. Die Melodie entfaltete sich. Sie sang das Lied einmal, zweimal, dreimal und an der traurigsten Stelle der Geschichte brach ihre Stimme. 6-mal, 8-mal ihre Stimme verlor sich. Wirst sie wahnsinnig? Marie de Neige hatte die Arme und die Knie geschlungen. Wiegte sich vor und zurück. Vielleicht war es doch falsch, sie hierher zu bringen. Vielleicht war ja ihr Wahnsinn einfach nur eine allzu große Traurigkeit, der man nur genügend Platz einräumen musste. In den ersten Septemberwochen war das Häuschen fertig. Das Dach war mit Wellplastik gedeckt und ragte ein gutes Stück über die Eingangstür hinaus. Irgendwann später wollten wir den Bereich unter dem Vordach zu einer Veranda ausbauen, auf der Marie de Neige an lauen Sommerabenden sitzen und ihre traurigen Lieder singen konnte. Steve und Bruno schleppten sich gerade mit einem Kühlschrank ab. Tom stand mit dem Rücken zu mir. Charlie entdeckte mich als Erster. Ich winkte mit den Fotos, die ich von Chummy gemacht hatte. Schließlich wurden auch die anderen auf mich aufmerksam. Sie bauten sich vor der Tür des neuen Häuschens auf, um mir den Weg und die Sicht zu versperren. Die Männer starrten mich feindselig an. Charlie sah aus, als würde er am liebsten die Schrotflinte holen und mich damit verjagen. Nachdem wir ein paar Worte gewechselt hatten, drängte sich plötzlich eine alte Dame zwischen den Männern durch. Sie war vielleicht so groß wie eine 12-Jährige und zerbrechlich wie eine Porzellanpuppe. Sie rief mit dünner Stimme, Ange aimé, Ange aimé. Sie eilte auf mich zu, als wäre etwas in ihr erwacht. Eine Hoffnung, eine Erinnerung. Mit einem strahlenden Lächeln blieb sie stehen. Ange aimé. Und klang unendlich enttäuscht. Angemet. Ich hätte Marie Denise gerne getröstet, aber ich wusste nicht, wie ich mit ihrem Schmerz umgehen sollte. Sie können mich gerne Angemet nennen. Diese Worte und Marie Denise's zaghaftes Lächeln besiegelten eine Freundschaft. Die Fotografin hatte von da an einen Namen und war damit in die Gemeinschaft aufgenommen, auch wenn das zunächst niemandem bewusst war. Als Marie Denise und Angemet lachend und plaudernd in dem Häuschen verschwanden, begriff ich, dass nichts mehr so sein würde wie zuvor. Und ich kam spät. Seltenes Glück. Das Feuer verloschen. Ich war allein. Schlaf, den du fürchtest. Sitze mit Tränen. Mein Jahr ist zu Ende. Springe hinweg. Der Wind hatte sich gelegt, der Wald stand schwarz und still, und nur die Blätter der Bäume rauschten leise. Die Nacht trug ihren Gesang in den Himmel. An diesem Tag übernachtete Marie Denise zum ersten Mal in ihrem neuen Zuhause. Ich war noch wach. Ich wartete darauf, dass das Licht in dem Häuschen erlosch. Erst dann würde ich mich schlafen legen. Ich rauchte, trank Tee und fragte mich, ob Marie Denise auch wirklich verstanden hatte, wie man die Propangaslampe ausdrehte. Sie begann ihr Lied wieder und wieder von vorne. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Ich wollte, dass sie schwieg und die Schwermut, die nicht ihre eigene war, vergaß. Aber sie sang immer weiter. Ich wusste, dass Marie Denise sich drüben in ihrem Häuschen im Bett hin und her wiegte und ihren Körper umklammerte, wie eine Puppe. Plötzlich versiegte der Gesang. Als ich wenig später ein zaghaftes Klopfen hörte, wusste ich sofort, wer da vor der Tür stand. Ich bin es nicht gewohnt, dass nachts jemand mit mir in meiner Hütte... Außer Charmi. Sie trug einen Mantel über dem Morgenmantel. Ihr Haar leuchtete im Mondschein. Was soll ich gehen? Nein. Nicht gehen. Bleiben? Bleiben. Bleiben. Ich habe immer nur in Schlafsälen geschlafen, mit 20 anderen Frauen. Und Angemet im Bett neben mir. Als sie Angemet das erste Mal sah, saß sie den ganzen Tag im Aufenthaltsraum, wiegte ein unsichtbares Baby im Arm. Ich fragte sie, ob ich das Baby einmal halten darf. Ich nahm es vorsichtig in den Arm und sang ihm ein Lied vor. Und von da an kümmerten wir uns abwechselnd um das Baby. Dann sahen wir die Ratten und Kakerlaken nicht. Hörten das Weinen und Schreien der anderen Patienten nicht. Ein Jahr lang. Das Baby im Arm. Dann starb es und Angemet wurde die Königin von Schottland und England. Die Karpaten und die Vereinten Nationen kamen später hinzu. Aber die Karpaten sind kein Land. Ja, die Vereinten Nationen auch nicht. Da hast du recht. Angemet und Marie Denise wurden voneinander getrennt. Die Ärzte waren der Meinung, ihre Beziehung sei schädlich. Und warum, Marie Denise? Es gab viele Maries in dem Heim. Marie Constance, Marie Joseph, Marie Laure, Marie Clarisse und so weiter. Aber Marie Denise gab es nur eine. Sie war die hübscheste von allen. Und wie wirst du deine Katze nennen? Es soll ein Kater sein. Ich war dafür zuständig, herauszufinden, was Marie Denise brauchte. Bruno besorgte die Sachen. Vorhänge, Hausschuhe, einen neuen Morgenmantel, Strickbeutel und Bücher für die langen Abende. Vor allem Liebesromane. Ich hatte das grüne Zimmer in Steves Hotel bezogen. Kehrte regelmäßig nach Toronto zurück, wo ich eine Wohnung mit Dunkelkammer hatte und unzählige Fotos, über deren Schicksal ich irgendwann entscheiden musste. Aber die großen Brände, Boitschak und das Rätsel, das ihn umgab, kam mir sehr weit weg vor. Jetzt, da es die alte Frau gab, die aus dem Heim ausgerissen war. Angeme. Ja? Angeme. Ja? Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Es gab eine Veränderung, die mir erst nach einer Weile bewusst wurde. Tom und ich interessierten uns nicht mehr für den Tod. Zumindest scherzten wir nicht mehr über ihn. Wir dachten nicht einmal mehr an ihn. Vor unseren Augen streckte ein neues Leben seine Flügel aus und schwang sich in die Lüfte. Und auch die Welt war jung und neu, wenn man sie durch Marie Denechs Augen betrachtete. Ihr erster Schwarm Wildgänse, ihre erste Hasenspur im Schnee, ihr erster Elch, der am Seeufer steht und trinkt, ihr erster Uhu auf dem kahlen Ast einer Birke. Nur alleine sein konnte Marie Denech nicht. Das begriff ich, als ich an einem Morgen von der Jagd zurückkam. Ich fand sie in meiner Hütte. Sie hatte sich zwischen den Pelzen verkrochen und wiegte sich erschöpft vor und zurück. Ihr Blick war der eines verzweifelten Tiers, das in der Falle sitzt. Eines Tages aber hatte Angeme, wie wir die Fotografin mittlerweile alle nannten, einen schrecklich süßen, ungeheuer schweren italienischen Kuchen aus Toronto mitgebracht. Wir saßen alle bei mir in der Hütte und aßen ihn in kleinen Stücken. Heute brauche ich jedenfalls kein Salz. Da saß der Tod wieder mit am Tisch, frustriert und rachsüchtig. Er hatte unsere Blicke auf die Blechdose auf dem Regal über dem Tisch gelenkt. Irgendjemand musste Marie Denech und Angeme die Sache erklären. Tom stellte die Dose auf den Tisch und öffnete sie. Darin waren weiße Kristalle. Strychnin. Das Zeug tötet einen Fuchs in 3 Sekunden und einen Menschen in knapp 10. Wir haben uns versprochen, im Falle des Falles zu tun, was getan werden muss. Keiner von uns will sterben. Stopp. Aber es hat auch niemand Lust auf ein Leben, das einem nicht mehr gehört. Aufhören. Für jeden Menschen ist die Grenze der Erträglichkeit irgendwann überschritten. Bitte. Sie hatte als Einzige bemerkt, dass Marie Denech die Augen geschlossen hatte. Wie lange war Marie Denech eingesperrt? Wie lange hat Marie Denech ihr Leben nicht gehört? Wie viele Jahre war Marie Denech gestohlen worden? Gestern hast du gefeuert. Du hast getanzt und geküsst. Und jetzt ist schon ein anderer Tag. Zum Küssen niemand mehr da. Vollkommen verstummten die Vögel. Du gehst durch eine stille Welt. Und wenn du nun durch das Wasser gehst, bist du umfangen vom Meer. Dann kam der Winter. Der Winter war hart. Sobald man vor die Tür trat, stach einem die eisige Luft in die Nase. Tom musste wegen einer Grippe 2 Wochen lang das Bett hüten. Die Fotografin pflegte ihn. Ich verbrachte die Tage bei Marie Denech, weil ihr das Geräusch der Nägel, die in der Kälte barsten, Angst einjagte. Steve und Bruno kümmerten sich um den Rest. Sie sahen nach den Hasenschlingen, bohrten Löcher ins Eis, schleppten Wasser und Brennholz herbei. Jeden Abend wartete ich auf Marie Denech. Ich entrollte die Felle und schob trockene Birkenscheide in den Ofen. Jeden Abend klopfte Marie Denech an meiner Tür. Unter dem Mantel trug sie ihren Morgenmantel, ein wunderschönes Kleidungsstück aus blütenweißer Baumwolle mit einer rosaroten Stickerei am Kragen. Das weiblichste Kleidungsstück, das ich seit langem zu Gesicht bekommen hatte. Sie hatte noch keine Nacht in ihrem Häuschen geschlafen. Marie Denisch betrat die Hütte und schaute mir in die Augen. Beim ersten Mal, ein Engel oder so, hat von meinem Körper Besitz ergriffen. Ich würde davon fliegen. Angst hatte ich keine. Es war wie ein Spiel. Mittlerweile ist da kein Engel mehr. Nur ich. Und die Leere. Ein seltsames Gefühl im Bauch. Dann die Leere. Nach und nach. Im ganzen Körper. Raus aus dem Körper ist ganz einfach. Aber in ihn zurück ist schrecklich. Wir anderen gewöhnten uns daran, Charlie und Marie Denisch zusammenzusehen. Wenn sie nicht bei ihm war, war er bei ihr. Oder sie stapften gemeinsam durch den Tiefschnee und hielten Ausschau nach den ersten Anzeichen des Frühlings, der in diesem Jahr spät dran war. Marie Denisch zart und zerbrechlich, Charlie wuchtig und schwer wie ein Felsbrocken, den nichts erschüttern kann. Und Tom? Tom? Tom war wie immer. Ich glaube, es wusste niemand, was wirklich in ihm vorging. Quälte ihn etwas, über das er nicht sprechen wollte oder konnte? War er gekränkt? Eifersüchtig? Was wurde eigentlich aus Angermay? Ich habe sie nach unserer Trennung nie wieder gesehen. Marie Denischs Atem stieg in weißen Wölkchen auf. In der Hütte war es bitterkalt. Der Ofen bollerte. Aber Vollmondnächte sind unerbittlich. Ich stand immer wieder auf und legte Holzscheite nach. Komm her, leg dich zu mir. Ich wusste, wie sehr die Pelze, unter denen Marie Denisch lag, wärmen. Aber neben Marie Denisch schlafen, das ging nicht. Das konnte ich nicht. Aber dann, als die Kälte meinen Körper attackierte, führte der mich zu ihrem Schlaflager. Siehst du? Zum ersten Mal lagen wir nebeneinander im Pelznest. Der Frühling kam in diesem Jahr spät. Bis das Eis auf dem See schmolz, war es Ende Mai. Und erst im Juni wurde es richtig warm. Im Wald lag stellenweise noch Schnee. Und selbst wenn die Sonne schien, wehte ein kühler Wind. Mitte Juni war es an der Zeit, die Hanfsetzlinge in die Erde zu bringen. Die Jungpflanzen standen seit über einem Monat in der Küche des Hotels und sie mussten in den Boden. Die Plantage lag an einem Hang in der Nähe von Toms Hütte. Das Einpflanzen dauerte mehrere Tage und so blieben Marie Denisch und ich allein auf Charlies Lichtung zurück, während die Männer arbeiteten. Alles um uns herum grünte und spross. Der Sommer hatte es eilig. Es dauerte eine Weile, bevor wir uns trauten, Ted's Camp zu besuchen. Seit dem vergangenen Sommer war niemand mehr dort gewesen. Zögernd betraten wir seine Hütte. Da sah ich zum ersten Mal die Bilder. Die Gemälde stammten eindeutig aus der Hand eines echten Künstlers. Alle Bilder waren in ihrer Komposition identisch. Durch einen Grauschleier schimmerten mehrere Farbtupfer, die zum Teil ineinander übergingen und die von einem dunkelblauen Oval umrahmt wurden. Das Bild auf der Staffelei aber hatte die größte emotionale Wucht. In der Mitte dieses Bildes gab es eine Tiefe, an der es den anderen fehlte. Alle tot. Was? Was meinst du? Die Menschen in der Höhle. Wovon redest du? Sie sind zu sechst. Der rosa Tupfer in dem orangenen Fleck, das könnte ein kleinerer Mensch sein. Vielleicht ein Kind oder ein Baby. Alle tot. Wie hart und kalt das Blau ist. Vielleicht ist der orangene Fleck auch schwanger. Der rosa Fleck ist entweder ein ungeborenes Kind oder ein Säugling im Arm seiner Mutter. Jedenfalls rührt sich in der Höhle niemand mehr. Es war keine Höhle, es war der Kartoffelkeller, in dem Teds Familie erstickt war. Vater, Mutter und 5 Geschwister. Die Höhle war das Einzige, womit Marie Denege falsch gelegen hatte. Marie Denege hatte das Gemälde so anschaulich beschrieben, dass jetzt auch ich in dem orangenen Farbfleck das ungeborene Kind erkannte. Ich sah die beschützende Haltung der Mutter und neben ihr den Vater als gelben Fleck. Auch seine Haltung war beschützend und er hatte ein Kind auf dem Schoß. Ein hellroter Fleck. Der Junge weinte, als er starb. Wie machst du das? Die Männer waren an diesem Tag mit dem Einsetzen der Hanfpflanzen fertig und gingen mit uns angeln. Die Forellen tummelten sich in einer Bucht am gegenüberliegenden Seeufer, auf Höhe von Teds Hütte. Die Überfahrt mit einem Holzkanu dauerte keine 20 Minuten. Die Hunde schwammen hinterher. Die Bucht verbarg sich hinter einer schmalen Landzunge. Auf dem Wasser tanzten Sonnenstrahlen und am Ufer wechselten sich schroffe Felsen und kleine Sandstrände ab. Dahinter wuchs ein dichter Zedernwald. Am Ufer stand eine kleine Hütte, die Männer nur im Sommer benutzten. Die Fische im klaren Wasser des Sees waren sehr viel interessanter als irgendein Rätsel in einem Gemälde. Aber plötzlich dachte Charlie laut darüber nach, dass Ted kein besonders geselliger Typ gewesen war, aber ein passionierter Angler. Und Tom sinnierte darüber, dass Ted selbst bei einem dicken Fang kein Wort verlor. Ted war niemand, der mit seinen Erfolgen prahlte. Ted hat nicht mal für sich selbst existiert. Warum hätte er sich da die Mühe machen sollen, eine Botschaft in Bildern zu verstecken, die kein Mensch verstand? Wenn Ted gewollt hätte, dass wir seine Bilder verstehen, dann hätte er sie anders gemalt. Die Bilder erzählten eine Lebensgeschichte. Die Geschichte des Jungen, der nach dem Brand von Matheson blind durch die rauchenden Trümmer gewandert war. Die Geschichte eines Mannes, der sein Leben lang im Unglück gefangen gewesen war. Das goldene Licht, von dem alle Überlebenden gesprochen hatten, erfüllte ganze Leinwände. Im Hintergrund die Silhouetten verkohlter Baumstümpfe. Um in dem schwarzen Wust unten im Bild Leichen zu entdecken, brauchte es allerdings Marie Denegs Blick. Auf einigen Bildern entdeckte ich Szenen, die mir Überlebende geschildert hatten. Beispielsweise die mit den 3 Männern, die bis zur Brust im schlammigen Wasser eines Teiches standen. Einige von Teds Bildern erzählten natürlich auch Geschichten, von denen ich noch nie gehört hatte. So hatte keiner der Überlebenden die beiden Mädchen erwähnt, die auf einem Floß den Black River hinuntertrieben. Sie lagen bäuchlings auf dem Floß und ihr helles blondes Haar umhüllte ihre Körper. Dieselben Mädchen kamen noch auf mehreren anderen Bildern vor. Auf einem schwenken sie die Arme. Marie Denege vermutete, sie hätten am Ufer jemanden gesehen und um Hilfe gerufen. Auf einem trieben sie den Fluss hinunter. Dann paddelten sie mit den Händen. Dann war das Floß gekentert. Die Geschichte wurde immer wirrer. Die letzten Bilder bestanden nur noch aus Streifen und Schlieren in grellen Farben. Ted war zur Spachteltechnik und zum Dripping übergegangen. Das sind die Poulsen-Zwillinge. Wer? Ja, die Poulsen-Zwillinge. Wer sind die? Sie waren unglaubliche Schönheiten. Und ihr Haar erst. Sie hatten wunderschönes Haar. Aber Ted hat übertrieben, so lang war es nicht. Die eine hat den Cockerin geheiratet und die andere ist mit einem Musiker durchgebrannt. Vielleicht war Ted in einer der Zwillinge verliebt gewesen. Oder vielleicht sogar in beide. An dem Tag, an dem Marie Denege die Bilder mit den Poulsen-Zwillingen entziffert hatte, nahm ich sie mit zum See, zur Sommerhütte, damit sie ausruhen konnte. Sie brauchte Ablenkung. Die Beschäftigung mit den Bildern strengte sie zu sehr an. Die Entschlüsselung kostete sie mehr Kraft, als die Fotografin gedacht hatte. Bisher waren wir in Unterwäsche ins Wasser gegangen. Aber der nasse Stoff war immer unangenehm gewesen. Heute haben wir uns zum ersten Mal voreinander ausgezogen. Dann gingen wir Hand in Hand in den See. Als ich spürte, wie sich Marie Denegs Finger leicht verkrampften. Ihr Blick wurde hart und konzentriert. Ich nahm sie auf den Arm und trug sie zurück zum Ufer. Marie Denisch ließ es geschehen. Und als ich sie in der Sommerhütte auf das Pelzlager betten wollte, klammerte sie sich an mich. Sie wollte nicht, dass ich sie losließ. Also hielt ich sie fest. In meinen Armen war sie ganz klein. Ich hielt sie wie ein Kind. Der Kampf dauerte an. Und jeder da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Noch war ihr Körper nicht zu ihr zurückgekehrt. Als ich sie behutsam hin und her wiegte, beruhigte sie sich ein wenig. Hier. Deine Hand. Ich streckte mich neben ihr auf den Pelzen aus und legte eine Hand auf die Stelle, auf die sie deutete. Die Haut war warm und weich. Und hier. Meine Hand streichelte den Bauch unter der Brust. Marie Denisch lächelte und kehrte ins Leben zurück. Und hier? Und ich widmete mich ihren Knien, ihren Knöcheln. Ich strich über die Schenkel, die Innenseite der Schenkel langsam und zog die Hand wieder vorsichtig zurück. Ich schmiegte mich an ihren Hals, wanderte zu den Schultern, nahm in der Achsel einen tiefen Atemzug. Ich verhedderte mich in ihren Haaren. Du riechst nicht mehr nach Winter. Ich vergrub mein Gesicht zwischen ihren Brüsten und dann glitt ich weiter an ihr hinab und blies meinen Atem warm auf ihre Haut. Marie Denisch genoss das Gefühl. Sie nahm den Atem in sich auf. Ich roch an ihr wie an einer Blume, die ich pflücken wollte. Wie an Wasser, das ich trinken wollte. Langsam glitt ich dorthin, wo Marie Denisch mich erwartete. Ich roch den Geruch nach Meer und Erde. Ich kenne das nicht. Ich kenne Männer, die es eilig haben, aber mich hat das nie gestört. Ich hatte immer Spaß am BDWW. BDW? Ja. Aber geküsst und gestreichelt hat mich noch niemand. Von jetzt an bekommst du so viele Küsse, wie du willst. Oh. Dann müssen wir aber lange leben. Warum nicht? Versprich mir, dass du deine Salzdose nicht anrührst, solange ich lebe. Ich verspreche es. Versprich mir, dass du nicht zulassen wirst, dass ich deine Salzdose anrühre, solange du lebst. Ich verspreche es. Im Norden sind die Sommer kurz und heiß. Die Hitze ist trocken. Die Luft steht. Es geht kein Wind und nur ein Bad im See bringt etwas Abkühlung. Genau das taten Marie Denisch und Charlie vermutlich, wenn sie vom Sommerhaus zurückruderten. Marie Denisch saß wie eine Galionsfigur vorne im Kanu, kaum wiederzuerkennen, weil ihr das nasse Haar am Kopf klebte. Charlie führte das Paddel wie ein Prinz. Dann, als der Sommer sich bereits seinem Ende zuneigte, stießen wir auf ein Gemälde, das meinen Nachforschungen eine völlig neue Richtung gab. Das Bild war verblüffend realistisch, ganz anders als Teds sonstige Werke. Es handelte sich um das Porträt einer Frau. Ihr Blick war sanft. Die Farbe ihrer Augen war nicht zu fassen. Blau? Grün? Aber das Licht darin hatte ich schon einmal gesehen. Das ist eine der Poulsen-Zwillinge. Bist du sicher? Sie ist verliebt. Verliebt? In den, der sie ansieht. Marie Dinesh war überzeugt, dass es eine tragische Liebesgeschichte gewesen sein muss, weil Ted nicht lieben konnte. Diese grauenhaften Bilder, die er in sich trug. So jemand kann nicht lieben. Die Frau auf dem Gemälde war 20 oder 30 Jahre jünger als bei unserer Begegnung. Aber es gab keine Zweifel. Das war die alte Dame aus dem High Park, die auf der Bank gesessen und Tauben gefüttert hatte. Die aus Matheson stammte und mir zum ersten Mal von den großen Bränden erzählt hatte. Es roch nach Erde und trockenem Gras, das in der Sommerhitze braun geworden war. Die Luft war lau. Charlie, Tom, Bruno, Steve, Marie Dinesh und ich saßen an diesem Spätsommerabend vor ihrem Häuschen auf der Veranda. Wirst du die alte Frau im High Park suchen? Hast du kein eigenes Leben? Oder warum interessierst du dich so sehr für das andere? Warum kümmerst du dich nicht um dein eigenes? Auch Charlie war ablehnend. Plötzlich sahen alle mich an. Steve war es gleichgültig, wie meine Antwort ausfallen würde. Bruno war eher dafür, dass ich Angie Poulsen suchte. Ich hatte schon öfters festgestellt, dass er sich für Lebensgeschichten interessierte und die gerne zum Besten gab. Und ich? Ich wollte sie finden, aber ich wollte meine Freunde nicht vor den Kopf stoßen. Und so erzählte ich ihnen von meiner Idee, die mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, aber die ich bisher für mich behalten hatte. Eine Doppelausstellung? Teds Bilder gemeinsam mit den Fotos, die ich von Überlebenden gemacht habe. Die Menschen, die auf den Fotos zu sehen sind, haben von jenen Szenen erzählt, die auf Teds Bildern zu sehen sind. Die Fotos werden die Gefühle verstärken, die Teds Bilder im Betrachter hervorrufen. Ich werde Duos bilden und zu Bildern und Fotos Begleittexte schreiben. Zu den Fotos die Lebensgeschichten der Menschen. Bei Teds Bildern ist es schwieriger. Du musst etwas über das Licht schreiben, das auf ihnen zu sehen ist. Ja, das goldene Licht der Apokalypse. Das wie eine Hand war, die Gott den Menschen entgegenstreckte. Eine Hand, die sie nicht zu ergreifen wagten, weil sie nicht wussten, ob sie lebten oder tot waren. Willst du auch die Bilder der Poulsen-Zwillinge ausstellen? Ja, unbedingt. Aber du hast kein Foto von Angie Poulsen. Du kennst ihre Geschichte immer noch nicht. Wie gesagt, ich halte das Ganze für keine gute Idee. Was sagst du, Marie Dinesh? Vielleicht wird Angie Poulsen ja auf die Ausstellung aufmerksam. Na, dann kann sie selbst entscheiden, ob sie Angemé ihre Geschichte erzählen will oder nicht. Ein Jahr war vergangen, seit Marie Dinesh und Angemé das Leben hier auf den Kopf gestellt hatten. Ein Jahr und ein Monat. Etwas lag an diesem Spätsommerabend in der Luft, etwas, das uns alle tief berührte. Wir dachten an das Vergehen der Zeit, verweilten bei ihr, ließen sie ziehen. Vielleicht war die Stimmung deshalb so, weil die Gemälde die Einsiedelei bald verlassen würden. Ohne die Bilder wäre nichts mehr von Ted übrig. Auch der Sommer, in dem sie seine Bilder zu entschlüsseln versuchten, war endgültig vorbei. Marie Dinesh hatte schreckliche Angst vor Wölfen. Nach einem Jahr im Wald waren viele Ängste verschwunden, nicht aber diese. Ich spürte, wie die Angst Marie Dinesh mit spitzen Nadeln angriff. Eine Weile lang rührte ich mich nicht, meine ganze Aufmerksamkeit galt Marie Dinesh und ihrem Kampf. Schließlich löste ich meine Hand, die die ganze Zeit auf meinem Oberschenkel geruht hatte, und legte sie auf Marie Dinesh's geballte Faust. Ich löste ihre Finger und nahm ihre Hand mit auf meinen Oberschenkel. Im Augenwinkel sah ich, wie Tom die Gäste verfolgt hatte, wie sie ihn aufwühlte. Sag mal, Marie Dinesh, bist du eigentlich glücklich? Die Frage überraschte alle. Marie Dinesh's Antwort allerdings noch mehr. Ich habe mehr, als ich jemals gehofft hatte. Aber mich schockierte sie. Ich hätte nichts dagegen, wenn hin und wieder ein Auto vorbeifahren würde. In meinem alten Leben habe ich gern am Fenster gesessen und den Autos nachgeschaut. Sie bewegen sich die ganze Zeit. Sie stehen nie still. Wenn man ihnen zusieht, bekommt man den Kopf frei. Soeben hatte ich erfahren, dass Marie Denis hier bei uns im Wald nicht wunschlos glücklich war. Und dann kam der eine Tag, vor dem sich jeder von uns gefürchtet hatte, ohne dass wir jemals darüber gesprochen hätten. Wir waren über den See gerudert. Tom vorne, ich hinten und Marie Denis in der Mitte. Die Hunde schwammen hinter dem Kanu her. Einen Tag und eine Nacht harrten wir dort aus und warteten. Wir warteten, dass am anderen Ufer Ruhe einkehrte. Wir waren nicht in Aufruhr, nicht in Panik. Wir waren in Sicherheit, wir mussten nur abwarten. Abwarten, bis die Polizei wieder abzog. Die Sonne zeigte sich zaghaft. Ein Blauhäher stattete uns einen Besuch ab. Ein Hase schaute vorbei. Es war ein goldener Herbsttag. Wir frühstückten Corned Beef und Pfirsich aus der Dose. Tee gab es keinen. Wir wollten den Ofen nicht anzünden. Der Rauch hätte uns verraten können. Aus der Einsiedelei drangen keine Geräusche zu uns herüber. Es herrschte tiefe Stille. Nur der Wind rauschte in den Zedern und das Wasser des Sees schwappte ans Ufer. Sieht ganz so aus, als wäre es vorbei. Ja, sie sind weg. Das müssen wir feiern. Tom zog eine Flasche Whisky aus der Tasche. Die Flasche stand seit seiner Ankunft in der Einsiedelei in seiner Hütte. Aber er hatte sie bisher nicht geöffnet. Er hatte Angst gehabt, dass er, wenn er einmal anfinge, immer weiter trinken und wieder an der Bar eines schäbigen Hotels landen würde. Prost. Er leerte das Glas in einem Zug. Ich habe den Geschmack nicht vergessen. Fehlen nur die Eiswürfel. Marie Denis beugte sich vor, hob drei Kiesel auf und ließ sie in Toms Glas fallen. Jetzt trank Tom in kleinen Schlucken, ließ die Eiswürfel klirren und wartete, dass die goldene Flüssigkeit ihre Wirkung tat. Nach dem dritten Glas stand er langsam, sehr langsam auf, nahm die Schaufel, die an der Wand der Hütte lehnte, und begann zu graben. 3 Wochen lang hatte ich in Toronto Galerien abgeklappert, um einen passenden Ort für die Ausstellung zu finden. Schließlich stieß mein Projekt auf das Interesse einer jungen Galeristin. Mit dieser Botschaft kam ich zurück in den Wald. Ich sah gleich, dass etwas nicht stimmte. Vor dem Hotel stand kein Pickup. Die Eingangstür stand offen und Steve kam nicht heraus, um mich zu begrüßen. Mehrere Fahrzeuge hatten tiefe Furchen in dem weichen Boden hinterlassen. Ich rannte in den großen Saal. Die Drogenfahnder waren hier gewesen. Sie hatten die Möbel umgeworfen, alles durchwühlt. Sie hatten sogar die Dielen herausgerissen und die ausgestopften Tiere von den Wänden geholt. Ich fuhr zur Einsiedelei und rannte zu Charlies Hütte. Wie erwartet, leer. Auch Marie Denis' Häuschen verlassen. Als ich ans Ufer des Sees kam, das Kanu war verschwunden. Gut, sehr gut. Die anderen waren zur Sommerhütte übergesetzt. Also hatte Steve sie rechtzeitig warnen können. Und jetzt? Ich ging zu der Plantage. Die Pflanzen waren dem Erdboden gleichgemacht. Steve und Bruno? Keine Ahnung. Wenn sie der Razzia entgangen waren, würden sie sich hier wohl nicht so bald wieder blicken lassen. Der See lag ruhig da. Es war windstill. Ich stand lange am Ufer und starrte zu der Landzunge hinüber. Ich musste zum anderen Ufer, aber ohne Kanu. Ich machte mich an die Arbeit. Ich klapperte die Hütten ab, suchte Werkzeug, Bretter und begann ein Floß zu bauen. Ich stand in Charlies Hütte und starrte auf das Regal über seinem Bett. Mein Gehirn setzte in dem Moment einfach aus, als ich sah, dass das Regal über Charlies Bett leer war. Die Blechdose verschwunden. Während der Überfahrt überkamen mich abwechselnd Wut und Verzweiflung. Der Zorn trieb mich voran. Ich war wütend auf Tom und Charlie, weil sie Marie Deneige mitgenommen hatten. Aber was hätten sie tun sollen? Bisher hatte ich Tom und Charlie bewundert. Für die Art und Weise, wie sie dem Tod die Stirn boten, wie sie ihm ins Gesicht lachten. Für die Überheblichkeit, mit der sie meinten, zwischen Tod und Leben wählen zu können. Ich hatte sie stets beneidet und gewünscht, ich wäre etwas mehr wie sie. Aber nun war es vorbei mit der Bewunderung. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie Marie Deneige von Krämpfen geschüttelt starb. Das dürft ihr nicht! Die Dämmerung überzog den Himmel längst, als ich am Ende meiner Kräfte an Land ging. Mein Herz klopfte wie wild. Was, wenn die drei in der Hütte Karten spielten und sich darüber amüsierten, dass sie der Welt wieder einmal ein Schnippchen geschlagen hatten? Die Hütte war leer. Allerdings war bis vor kurzem noch jemand hier gewesen. Und zwar lange genug, um die Vorräte aufzubrauchen. Ich trat vor die Tür und begann mit der Suche. Zwischen Hoffen und Bangen. In der Dämmerung hatten die Gräser und Felsen schärfere Konturen, aber weniger Tiefe. Hinter der Hütte stieß ich auf die Gräber. Zwei Rechtecke frisch aufgeworfener Erde. Kein Kreuz, keine Inschrift. Zwei Gräber dicht nebeneinander. Das konnten nur Marie Deneige und Charlie sein. Tom musste die beiden begraben haben, um ihre Leichen vor wilden Tieren zu schützen. So wie er auch schon Ted begraben hatte. Aus Erschöpfung, Wut und Kummer sank ich zwischen den beiden Gräbern nieder und blieb dort liegen. So war ich Marie Deneige nah. Ich fand den Gedanken tröstlich. Ihr Leben passte in ein Jahr. Der Rest war unwichtig. An ihrer Seite ruhte ihr Gefährte. Er liebte sie, wie man einen Vogel liebt. Einen seltenen Vogel, der dir von weit her zugeflogen ist. Und Tom? Wo war er zum Sterben hingegangen? Ein Toter kann sich schließlich nicht selbst begraben. Der See. Deshalb war das Kanu verschwunden. Nur auf dem Wasser wäre seine Leiche in Sicherheit. Ich werde dort unten überwintern. Es ist zwar nicht groß, aber für mich reicht es. Wir standen vor den ausgehobenen Gräbern. Ich will noch ein Glas. Lässt es. Marie Deneige und ich bereiteten sein Grab vor. Wir legten den Boden mit einem Bärenfell aus, damit er es schön weich hat, wie Marie Deneige sagte. Tom saß auf dem Rand der Grube und ließ die Beine baumeln. Ein Auge starrte auf das Bärenfell, das andere rollte in alle Richtungen. Er umklammerte seinen Hund und ließ sich in die Grube fallen. Euch beiden ein langes Leben. Und grüßt mir die Welt. Dann begann das Gift zu wirken. Toms Körper zuckte und wand sich. Die Arme und die Beine wurden steif und gerieten mit den Pfoten des Hundes aneinander. Das Tier kratzte, trat ihn, riss ihm die Haut auf. Die Krämpfe waren schrecklich anzusehen. Vor Toms Mund und dem Maul des Hundes bildete sich Schaum. Ich hatte Tom versprochen, bis zum Ende auszuharren. Ich hielt Marie Deneige fest im Arm. Sie beobachtete stumm und fasziniert, wie der Tod sein Werk tat. Dann bedeckten wir die Leichen mit Erde. Ich mit der Schaufel und Marie Deneige ließ Erde aus ihrer Hand in die Grube rieseln. Als nächstes töteten wir Steves Hündin und Teds Hund. So hatten wir es beschlossen. Tom teilte sein Grab mit seinem Hund. Die beiden anderen Hunde bekamen ein eigenes. Dann folgte für Marie Deneige und mich die zweite Etappe. Das war das kleine Haus hinter Bäumen am Dorfrand. Von der Straße aus sieht man die mit Zedernholzschindeln verkleidete Fassade. Die Vorhänge sind zugezogen, damit sich das Haus nicht zu sehr aufheizt. Es ist ein heißer Sommertag. Während ich meine Aufzeichnung beende, rauche ich eine Zigarette. Ich bin jetzt 91. Trotz der Hitze war ich am Vormittag in dem Dorf. Der Schatten hier ist angenehm. Eine Zigarette und ein Glas kaltes Wasser. Das Leben hat noch einiges zu bieten. Marie Denis erscheint im Türspalt. Sie trägt ein Kleid in zartem Blau und rosa Tönen. Um ihre Beine streicht ein Krater. Chami, der am anderen Ende der Veranda gedöst hat, steht auf und legt sich zu meinen Füßen. Bist du fertig? Ja, ja, ich bin fertig. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum du das machst. Ted hat seinen ganzen Schmerz in die Bilder gelegt. Ich wollte meine ganze Freude in diesem Heft aufzeichnen. Gib es jetzt weg. Die Dorfbewohner werden jeden Moment von ihrer Arbeit zurückkehren. Dann beginnt die tägliche Parade der Autos. Von Steve und Bruno habe ich über Umwege erfahren. Bruno sitzt in Untersuchungshaft, ohne Aussicht auf Kaution freigelassen zu werden. Steve ist den Polizisten entwischt. Mehr weiß ich nicht über ihn. Die Gemälde waren alles, was mir von dem Jahr geblieben war, das ich mit meinen Freunden in der Wildnis verbracht hatte. Die Galeristin ließ mir bei der Ausstellung völlig freie Hand und das Projekt nahm Fahrt auf. Bilder und Fotografien fanden nach und nach zu einem Gespräch zusammen. Ich erinnerte mich an das, was Marie Denis über das Licht auf den Bildern gesagt hatte und entwickelte daraus Texte zu Teds Gemälden. Nur bei Angie Posen fiel es mir schwer. Vielleicht war es deshalb so schwer, weil ich es damals im High Park versäumt hatte, als sie auf der Bank saß und Vögel fütterte, auf den Auslöser zu drücken. Die Vögel fielen vom Himmel, hatte die alte Dame gesagt. Erinnerte ich mich plötzlich. Und in diesem Augenblick hatte ich einen Titel für die Ausstellung. Und der Titel würde Angie Poulsen zu mir führen, falls sie ihn irgendwo las oder davon hörte. Sonst war nichts in der Post? Nein. Ah. Wir sollten ihr schreiben. Wir haben keine Adresse von ihr. Kannst du das nicht herausfinden? Du warst doch in deinem ersten Leben Postbote. Wir wissen nicht einmal, wie sie wirklich heißt. Ich würde nur gern Angermé wiedersehen. Es ist besser so. Angermé muss lernen, ihr eigenes Leben zu leben. Tut mir weh, wenn ich daran denke. Sie muss denken, dass wir tot sind. Wenn wir einmal wirklich tot sein werden, gibt es dieses Heft, in dem unsere Geschichte steht. Die Geschichte von Marie Denis und Charlie. Vielleicht gerät das Heft ja irgendwie in ihre Hände und dann wird sie die Wahrheit erfahren. Vielleicht aber auch nicht. Ein Leben mehr. Nach dem Roman Il pleuvait des oiseaux von Jocelyne Saussier. Aus dem kanadischen Französisch von Sonja Fink. Hörspielbearbeitung Andreas Jungwirth. Es sprachen Christine König, Günther Lamprecht, Matthias Matschke, Katharina Matz, Thilo Brückner, Oliver Stokowski. Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann und Sonja Rebel. Regieassistenz Judith Geffert. Komposition Bert Wrede. Regie Ulrich Lampen. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.